Nick Drake wurde am 19. Juni 1948 in Rangoon, Burma, geboren. Sein Vater Rodney arbeitete dort als Ingenieur. Nick hatte noch eine ältere Schwester, Gabrielle. Die war in Lahore in Indien zur Welt gekommen. Rodney Drake hat auch dort mal zu tun. Es war das Berufsleben im alten Commonwealth, ein Engländer alten Schlages, der in den Kolonien sein Geld verdiente und irgendwann zusammen mit Frau, die hieß Molly, und den beiden Kindern wieder zurück nach England zog, um in Birmingham eine Stelle anzunehmen und ein Haus eine halbe Autostunde entfernt zu kaufen, in einem kleinen Örtchen namens Tanworth in Aden. Das war 1951. Dasselbe Elternhaus, in dem nicht nur der kleine Nick seine Kindheit verbrachte, sondern auch später immer wieder zurückkehrte, um schließlich auch eben dort hier zu sterben am 25. November 1974. Wir hörten eben zwei Lieder aus der Zeit des ersten Albums. Das erste, Clothes of Sand, blieb einfach liegen. Das zweite, Fruit Tree, fand sich mit großem Arrangement auf Five Leaves Left wieder. Wie auch das hier jetzt, zusammen mit Danny Thompson am Kontrabass und Rocky Gijonu an den Congas. Dazu natürlich Nick Drake, Gesang und Gitarre. 3 hours.